Ich habe genug.

Techno-Kids den Weltuntergang kaum noch erwarten. Als könnten die Techno-Kids den Weltuntergang kaum noch erwarten. Techno-Kids. Weltuntergang. Techno-Kids. an indifference that cannot be seen where the sky is blue or pink and some wonderful pink. The sky was pink, I'd be eating chocolate waffles and walking down my merry-go-round world to only find kisses of a blue rainbow. So